wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Was werden wir heute saugen? In der ersten Stunde hören wir ein gutes Drittel des hochinteressanten Beitrags von Franz Schandl, betitelt Maske und Charakter. Sprengversuche am bürgerlichen Subjekt. Richtig gehört, es wird um den marxischen Begriff der Charaktermaske gehen. Wie kommen Menschen in dieser Gesellschaft vor? Und nach diesem gekürzten Beitrag von Franz Schandl, den Rest gibt es ein andermal bei Sachzwang FM, hören wir einen Vortrag im Originalton von Christoph Menke. Und zwar über die sogenannte zweite Natur bei Hegel. Zum Verhältnis von Kritik und Affirmation. Also irgendwie auch über Charaktermasken. Was sind das eigentlich für Menschen, die da heute rumlaufen? Eben nicht ihr Leben leben, sondern eine oft zufällige Existenz fristen. Gibt es da etwas, das sie verbindet, sie gemeinsam kennzeichnet, so unterschiedlich sie sich auch dünken? Der folgende Beitrag will diese Fragestellungen anhand des marxischen Begriffs der Charaktermaske näher erläutern. Ob alle Sprengversuche mit diesem Zünder gelingen, sei dahingestellt. Der Maskenbegriff wird jedenfalls extensiv gebraucht. Er war aber auch bei Marx nicht auf das Figurenpaar Käufer, Verkäufer oder gar Lohnarbeiter, Kapitalist beschränkt. Explizit spricht er sogar von Charaktermasken vor dem Kapitalismus. Die Abhandlung ist alles andere als systematisch. Da wird auch zusammengedacht, was auf den ersten Eindruck nicht unbedingt zwingend erscheint. Mal sehen. Unsere Methode gleicht vielmehr Probebohrungen, die auch anderswo stattfinden könnten. Die Auswahl ist zwar nicht beliebig, aber ebenso wenig von Zufällen frei. Die Analyse spannt einen Bogen über Gegenstände und Begriffe, Verhältnisse und Rollen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im Mittelpunkt steht das bürgerliche Personal in seinen verschiedenen Spielarten und Äußerungsformen. Konzentrieren sich im Subjekt die grundgelegten a priorischen Verhaltensmuster des Exemplars als praktizierende und affirmierende Glieder warenförmiger Vergesellschaftung, so beschreibt die Charaktermaske das gesonderte Wahrnehmen und Verwirklichen funktionaler Zwangsrollen. Subjekt und Charaktermaske sind also nur tendenziell synonym. Im ausgebildeten Subjekt steckt das ganze Ensemble des bürgerlichen Wesens, während durch die Charaktermaske vorerst das fragmentierte Exponat vorgestellt wird. Subjekt ist eine universelle Kategorie bürgerlicher Geselligkeit, Charaktermaske eine spezielle. Die Frage, die das bürgerliche Subjekt sich zu stellen hat, ist nicht die Frage nach dem Ich, sondern die nach seiner Positionierung im gesellschaftlichen Getriebe. Also nicht, wer bin ich, sondern was bin ich? Beziehungsweise umgekehrt, was machst du? Wir fragen uns wechselseitig nach den Masken und wir erhalten dementsprechende Auskünfte. Die essentielle Frage, wer bist du, erscheint im alltäglichen Zusammenhang als geradezu unverschämt, als Eingriff in die Intimität. Diesem Bereich wird sie zugeschlagen. Außerhalb der privatesten Sphären wirkt sie impertinent. Da wird einem nahe getreten, zu nahe getreten. Und zweifellos, so nahe sind wir uns tatsächlich nicht. Die Genügsamkeit, an das verdinglichte Was zu denken und das individuelle Wer einfach auszublenden, ist absolute Konvention. Auftreten meint nicht bloß Präsenz, sondern Präsentation. Begegnungen sind keine profanen Erlebnisse, sondern Szenen mit verteilten Rollen. Dass es um Rollen zu gehen hat, steht dabei außer Zweifel. Es gilt, sich aufgrund von Positionen zu bestimmen und für deren Interessen einzutreten. Das bedeutet nun nicht, dass man auch immer mit seiner Rolle zufrieden wäre. Im Gegenteil, man strebt nach Rollen, die eine höhere Wertigkeit als die aktuelle aufweisen. Oft nennt sich das Karriere, was ja nichts anderes verkündet, als auf der Rennbahn des Kommerzes erfolgreich zu sein. Gemeinhin soll der Beruf als Berufung angesehen werden. Es ist der Ruf, dem man zu folgen hat. Verlangt wird Identifizierung. Man hat nicht nur eine Aufgabe zu erfüllen und deren Standpunkt einzunehmen, man hat sich subjektiv dazu zu bekennen. Man ist, was man ist. Wenn es dann heißt, jemand sei in seinem Beruf aufgegangen, ist aus der Identifizierung eine Überidentifizierung geworden. Das abgedankte Ich wird hier sogar noch glorifiziert, keinesfalls bedauert oder beklagt. Es ist das vom Posten verschluckte Leben, das gepriesen wird. Totaler Einsatz für etwas ist ein pathologischer Fall. Keine Sache rechtfertigt die bedingungslose Auslieferung. Befreiung besagt vielmehr, nicht aufgehen zu müssen in einer Postierung, sondern Mannigfaltiges zu schöpfen, zu geben und zu nehmen, vor allem aber ein gutes Leben genießen zu können. Davon sind wir weit entfernt. Auch in unseren privaten Kontakten treten wir uns als Vertreter gegenüber. Wir treffen uns nicht. Die Pseudo-Begegnung ist das Spektakel, das als eine systematische Organisation des Versagens der Begegnungsfunktion und als deren Ersatz durch ein halluzinatorisches gesellschaftliches Faktum zu begreifen ist. Das falsche Bewusstsein der Begegnung, die Illusion der Begegnung, sagt Guy Debord. In einer Gesellschaft, in der niemand mehr von den anderen anerkannt werden kann, wird jedes Individuum unfähig, seine eigene Realität zu erkennen. Die Ideologie ist zu Hause. Die Trennung hat ihre Welt gebaut. Mit dem lateinischen Wort persona wird nichts anderes als die Maske bezeichnet. Nicht die Person ist daher von der Maske zu separieren, sondern der Mensch oder das Individuum. Ganz unverhüllt kommt das im Begriff des Personals zum Ausdruck, worunter Leute zu verstehen sind, die zur Erledigung gewisser Dinge angehalten werden. Der wahre Plural von Person ist Personal. Personalisierung verhält sich geradezu konform zur Maskierung. Ja, sie verstärkt diese dahingehend, indem sie jeden Zweifel a priori ausschließen will. Maske soll nicht mehr als Maskierung wahrgenommen werden, sondern als schier individuelles und selbstbestimmtes Dasein. Charakterbildung und Maskenbildung sind enge Verwandte. Persönlichkeiten etwa könnte man als Folge gelungener Maskenbildungen beschreiben. Das sind dann Exponate, denen man ob ihrer scheinbaren Authentizität Originalität bescheinigt. Es ist auf jeden Fall zu vermuten, dass hier nicht jemand außerhalb des Rahmens agiert, sondern umgekehrt, dass es geglückt ist, den Bildern als Abbild sehr nahe zu kommen. Da ist jemand tatsächlich in Form. Fit, würde man sagen. Adorno schreibt dazu: Person als Absolutes negiert die Allgemeinheit, die aus ihr herausgelesen werden soll, und schafft der Willkür ihren fadenscheinigen Rechtstitel. Ihr Charisma ist erborgt von der Unwiderstehlichkeit des Allgemeinen. Die Person ist der geschichtlich geknüpfte Knoten, der aus Freiheit zu lösen nicht zu verewigen wäre. Der alte Bann des Allgemeinen im Besonderen verschanzt. Charaktermasken sind das Resultat ständiger Personifikation. Alltägliche Übungen tätigen dieses Ergebnis. Charaktermaske behauptet, dass bürgerliche Gattungswesen nicht als Individuen zu fassen sind, sondern als Agenten sozialer Rollen. Ausschlaggebend ist die spezifische Formsetzung. Um gesellschaftsfähig zu sein, bedarf es Zurichtungen, die sich einer kaum aussuchen kann, sondern an denen er sich zeitlebens abarbeiten und emporranken muss. Die Person ist subjektiver Ausdruck objektiver wie objektivierter Verhältnisse. Menschen dienen als Agenten den Interessen ihrer Rollen. Stets sollen die Leute etwas personifizieren. Sie sind Träger formatierter Anliegen. Wir beklagen daher auch nicht den Verlust der Persönlichkeit, sondern den Zwang zur Personifikation. Exponate nehmen sich als Exponenten von etwas wahr, sind also objektivierte Subjekte. Die Wahrnehmung der Rolle ist zwar Voraussetzung jeder Charaktermaske, aber nicht alleiniges Kriterium. Ebenso notwendig ist der positive Bezug auf jene, denn im Prinzip könnte das entsprechende Handeln auch in kritischer Distanz erfolgen. Auf Dauer ist es allerdings unmöglich, nicht Agent seiner Rolle zu werden. Was heißt, Denken und Handeln nicht in Übereinstimmung zu bringen. Charaktermaske ist nicht einfach als Rollenvollzug zu übersetzen, sondern meint immer auch Rollenidentifikation durch implizite Beipflichtung. Sowohl Funktionalität als auch Personifikation müssen gegeben sein. Da ist aber kein autonomes Individuum, das sich auf besondere Vorgaben einlässt oder noch deutlicher, sich bewusst dafür entscheidet. Günther Anders sprach daher von Konformierten und nicht von Konformisten. Charaktermaske drückt aus, dass jedes Exponat in seiner fetischistischen Weltbezüglichkeit befangen bleibt, aber es nicht nur jene ist. Nehmen wir die beiden Aussagesätze: Einer ist eine Charaktermaske, einer hat eine Charaktermaske. Beide Sätze treffen, aber sie treffen partiell. Erkenntnistheoretisch befindet sich das Verhältnis der Verhältnisträger zum bürgerlichen Weltverhältnis in einem Dazwischen, das weder als Differenz noch als Identität adäquat gefasst werden kann. Prozessierend in deren Vermittlung hat es von beiden. Es könnte ohne sie nicht sein, ohne dadurch bloß sie zu sein. Vielleicht sollte man diese lästigen Uneindeutigkeiten vorerst akzeptieren, will man die Dynamik unserer zentralen Kategorie nicht eliminieren. Ohne dass wir eine endgültige Klärung vornehmen können, zielt der Begriff der Charaktermaske primär auf die objektiv von Produktion, Zirkulation und Konsumtion vorgegebenen Rollen und die unmittelbare Übereinstimmung der Rollenträger mit diesen. Nicht in gleicher Weise auf die darüber hinausgehenden ideologischen Verarbeitungsmuster in politischen Haltungen. So sind der Arbeiter und der Kapitalist unzweifelhaft Charaktermasken, nicht jedoch der Sozialdemokrat oder der Faschist. Das notwendig falsche Bewusstsein ist, wenngleich in den Charaktermasken angelegt, ihnen nicht einfach inskribiert. Es bedarf einer gleichsam äußeren Aufladung. Womit freilich zur Ideologie nur gesagt ist, dass sie nicht auf einen automatischen Reflex reduziert werden darf, selbst wenn sie etwas von ihm hat. Auch hier ist das Denken in abhängigen und unabhängigen Variablen unzureichend. Die Aporien der Ideologiebildung sind in keinem theoretischen Handstreich zu lösen. Karl Marx entwickelt den Typus der Charaktermasken anhand von Kauf und Verkauf. In jeder der beiden Phasen stehen sich dieselben zwei sachlichen Elemente gegenüber, Ware und Geld, und zwei Personen in denselben ökonomischen Charaktermasken, ein Käufer und ein Verkäufer. Marx an anderer Stelle: Diese bestimmten sozialen Charaktere entspringen also keineswegs der menschlichen Individualität überhaupt, sondern aus den Austauschverhältnissen von Menschen, die ihre Produkte in der bestimmten Form der Ware produzieren. So albern es daher ist, diese ökonomischen bürgerlichen Charaktere von Käufer und Verkäufer als ewige gesellschaftliche Formen der menschlichen Individualität aufzufassen, ebenso verkehrt ist es, sie als Aufhebung der Individualität zu betränen. Sie sind notwendige Darstellung der Individualität auf Grundlage einer bestimmten Stufe des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Es ist demnach allerdings so, dass dieser Typus als Archetypus erscheint. Kaufen und Verkaufen. Das ist Natur, der einer gar nicht entgehen kann. Da wird auch nicht einmal in Ansätzen eine Maske vermutet, sondern quasi organisch zugeordnet, gleich essen, trinken oder ausscheiden. Masken erscheinen daher auch nicht als bloße Gewohnheit oder Sitte, denn diesen ist, selbst wenn sie als feste Tradition gelten, doch ansichtig, dass sie vergänglich sind. Für Charaktermasken gilt das nicht. Ihnen fehlt das Bewusstsein für ihr Dasein weitgehend. Auch wenn oder gerade weil sie mit einer Unmenge Wissen ausgestattet sind, was deren praktische Seite betrifft. Zur Verdinglichung schreibt Marx: So leben die Agenten der kapitalistischen Produktion in einer verzauberten Welt, und ihre eigenen Beziehungen erscheinen ihnen als Eigenschaften der Dinge, der stofflichen Elemente der Produktion. Der Tauschwert prägt das Wesen der Tauscher. Charaktermaske meint, man muss sich hier so anstellen, dass so teuer wie möglich verkauft und so billig wie möglich gekauft werden kann. Das ökonomische Gebot erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. Maskierung erscheint geradezu als das nicht zugerichtete Gesicht. Täuschung im Kapitalismus ist objektiver Zwang, nicht subjektives Manko. Maske ist Täuschung durch Rolle. Das erfassen wir auch, sind also keine Betrogenen. Uns wird nicht nur übel mitgespielt, wir sind die üblen Spieler. Masken wissen von der Täuschung und auch von der Rolle, erkennen aber deren Bedeutung nicht, obwohl sie deren Handhabungen verstehen. Die Differenz zwischen Wissen und Erkennen ist konstitutiv für Charaktermasken. Masken tauschen sich aus, ihre Exponenten verkehren als Kommunikatoren dieser. Als Masken sind sie sich täuschend ähnlich. Maskiert erfüllen sie die Pflicht an der Position, die die folgsamen und hörigen Subjekte mit sich verwechseln. Der Tausch ist allgegenwärtig. Er ist nicht nur ein ökonomisches Prinzip, sondern er ist die Form unserer Begegnung und unseres Umgangs. Zweifellos, wir tauschen uns aus. Wenn wir uns treffen, sind wir austauschfähig und somit austauschbar. Wir sind nicht mehr dieselben, wenn wir den anderen gegenüber in Kommunikation treten, aber die Rollen, die wir dann spielen, die spielen wir bis zum Ende. Immanuel Kants diesbezügliche Rechtfertigung liest sich auch heute noch mit größtem Interesse. Ohne Umschweife schreibt er: Die Menschen sind insgesamt je zivilisierter, desto mehr Schauspieler. Sie nehmen den Schein der Zuneigung, der Achtung vor anderen, der Sittsamkeit, der Uneigennützigkeit an, ohne irgendjemand dadurch zu betrügen. Weil ein jeder andere, dass es hiermit eben nicht herzlich gemeint sei, dabei einverständigt ist. Und es ist auch sehr gut, dass es in der Welt so zugeht. Denn dadurch, dass Menschen diese Rolle spielen, werden zuletzt die Tugenden, deren Schein sie eine geraume Zeit hindurch nur gekünstelt haben, nach und nach wirklich erweckt und gehen in die Gesinnung über. Aber den Betrüger in uns selbst, die Neigung zu betrügen, ist wiederum Rückkehr zum Gehorsam unter das Gesetz der Tugend und nicht Betrug, sondern schuldlose Täuschung unserer selbst. Die ständige Alltagsfrage: Wie geht es dir? Ist, wäre sie keine rhetorische, völlig alltagsuntauglich. Die Abneigung, sie ernsthaft zu beantworten, ist durchaus verständlich. Die wohl am meisten gestellte Frage ist nicht ernst gemeint, sondern lediglich eine Redewendung, auf die einer gut zu sagen hat, auch wenn nichts gut ist. Zweifellos gibt es Momente, wo diese Frage zur wirklich ehrlichen wird, aber das geht nicht en passant. Nur bei einer zum Treffen gewordenen Begegnung, nicht bei jedem zufälligen Passieren. Dort herrscht der Smalltalk. Tolle Stimme! Der Smalltalk ist das absolut reduzierte Ritual von Floskeln. Günther Anders nennt ihn ein tautologisches Tauschgeschäft. Phrasen folgen einer vorgefertigten Performativität, sind Muster gegenseitiger Bestätigung. Es ist aber nicht die absolute Bedeutungslosigkeit, die sich hier aufführt. Es dient vielmehr einer Konformitätsüberprüfung via Funktionsscan. Nicht was jemand gesprochen hat, ist von Belang, sondern ob jemand die obligaten Sprüche aufsagt. Wir sind im Spiegelkabinett gelandet. Wir haben Vorstellungen von Vorstellungen. Es regiert ein eingespielter Verlauf, durchaus vergleichbar einem Mechanismus. Wir kommen uns zwar nicht nahe, aber wir wissen Norm und Abweichung gemäß unserer Formatierung zu interpretieren. Da sind wir äußerst sensibel. Der Bezug zum Theater macht schon Sinn. Das Verhalten von Personen ist ein Rollenverhalten, zu beurteilen wie die Aufführung eines Schauspielers. Klassisch ist jedes Verkaufs-, Werbe- oder Vorstellungsgespräch. Stets gilt es, bestimmte Gepflogenheiten an den Tag zu legen, um geschäftsfähig zu sein, es zu bleiben oder es zu werden. Es sind Menschen, die über Jahrhunderte ihre Rollen spielen in diesem bürgerlichen Drama, das jedoch immer mehr zur Tragödie tendiert. Leben die Figuren ihre zusehends prekären Rollen aus? Der Vergleich mit dem Schauspiel hinkt aber auch. Schauspieler spielen ja tatsächlich eine Rolle, sie bleibt ihnen nicht verborgen. Charaktermasken nehmen sich als solche voll, aber nicht als solche wahr. Ihnen stellt sich das Interesse synthetisch her, der konkludente Vollzug ist intuitiv eingeherrscht. Nicht Verwandlung ist das Problem, sondern die traumatische Sicherheit des Vollzugs. Bei Charaktermasken ist keine besondere Aufführungspraxis vonnöten, die von ihren Lebenswelten zu scheiden wäre. Ihr Film ist ihre Welt, ihr Leben ihre Bühne. Maske bedeutet zweierlei. Erstens, dass da etwas nicht gesehen und zweitens, dass da etwas verborgen wird. Das mag zwar das Gleiche sein, allerdings macht es doch einen Unterschied betreffend die Perspektive, ob einer nun Beobachteter oder Beobachter ist. Maske funktioniert offensiv, aber auch defensiv, als Versteck. Man will andauernd etwas kaschieren, von dem man nicht so recht weiß, was es ist. Außerdem hat man Angst, dass es zu den Funktionen nicht so recht passen könnte. In der falschen Gesellschaft, die eine Gesellschaft der Falschen ist, ist die Maske auch Schutz. Man tritt als Exponent in Erscheinung, nicht als Individuum. Man glaubt zu sehen, ohne gesehen zu werden. Freilich sieht man selbst nur Masken. Aber das hat auch etwas Beruhigendes. Masken sind berechenbar. Zumindest hat es den Anschein, weil alle ähnlichen Anscheins sind. Umgekehrt ist die Angst vor der Demaskierung groß, die stets drohende Bloßstellung allgegenwärtig. Sie wird empfunden als das zwangsweise Abstreifen der Panzer und Verkleidungen. Da wird einer regelrecht ausgezogen. Solch Offenheit wird als Wehrlosigkeit betrachtet. Und unter den aktuellen Umständen ist das keine falsche Einschätzung, wenngleich sie vieles aussagt über das Leben monadischer Existenzen in Zeiten des Kapitals. Das Bekenntnis zur Charaktermaske beherbergt indes den Vorteil, sich gar nicht erst in der Welt suchen zu müssen, da man sich doch schon vorgefunden hat. Auch wenn die Rolle nicht passt, haben Menschen in Rollen zu passen. Irgendetwas wird schon passen. Im Geschäft beziehen sich nicht Menschen aufeinander, sondern Werte von Geschäftsträgern. Im Tausch erkennt man nicht den anderen an, sondern das, was er an Tauschwert zu bieten hat. Man sieht ihn nicht als Menschen, sondern als Wertinhaber und Warenbesitzer. Man schätzt sich nicht, man bewertet sich. Der immanente Zwang des Tausches erfordert Folgendes: Man muss die eigene Ware, sei es Produkt oder Arbeitskraft, stets besser machen, als sie ist, respektive umgekehrt fremde Ware für untüchtiger erklären, als sie ist. So wird das Pferd zum Esel und der Esel zum Pferd. Das wusste bereits Brecht. Gemeinhin nennt sich diese edle Tätigkeit Handeln. Wer es schlecht beherrscht, hat das Nachsehen, vor allem wo die Fixpreise rar werden. Also überall. Die Grundstruktur des Warentauschs verlangt von allen Mitgliedern, so teuer wie möglich zu verkaufen und so billig wie möglich zu kaufen. Das kann wiederum nur zu allseitigem Misstrauen führen. Misstrauensverhältnis sagt, dass der andere nicht einen mag, sondern etwas von einem will. Die Befürchtung, übervorteilt zu werden, ist manisch, aber sie ist real. Die Grundeinbildung, die richtig und falsch zugleich ist, sagt: Ich bekomme zu wenig, ich gebe zu viel. Nicht vertrauen zu können, bedeutet freilich auch, allen und jeden alles zuzutrauen. Alles, was uns zustößt, das fügen wir uns selber zu. Die Achtung des Menschen erfolgt nicht direkt über eine bedingungslose Anerkennung, sondern über die jeweiligen Wertigkeiten der Rollen und ihrer Masken am Markt. Dieses Anerkennen setzt kein Kennen voraus, sondern verfährt mit Zuordnungen und Zugehörigkeiten. Gesellschaftliche Kommunikation gleicht einem Maskenball objektivierter Rollen. Die wahre Stellungskunst ist denn doch eine Verstellungskunst. Werbung als Täuschung vor dem Tausch will reüssieren. Aufstieg und Karriere sind Kriterien der Beurteilung, nicht Glück und Zufriedenheit oder gar ein gelingendes Leben. Stets ist Vergleichung und Bewertung angesagt. Auch das, was man als Würde bezeichnet, ist davon wesentlich geprägt. Wir sind uns nicht zugetan, sondern bloß zugeordnet. Wir sind Selbstverwechsler. Der Begriff der Charaktermaske beschreibt so auch ein Nicht-Eins-Sein mit sich selbst. Hegelisch formuliert ist sie das Nicht-Sich-Selbst-Kennende Anerkennende. Wir kennen uns nicht. Weder den anderen noch uns selbst. Die Agenten sind nicht einander Kennende, sondern lediglich Bekannte. Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt. Es ist die gewöhnliche Selbsttäuschung wie Täuschung anderer, beim Erkennen etwas als bekannt vorauszusetzen und es sich ebenso gefallen zu lassen. Mit allem Hin- und Herreden kommt solches Wissen, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, nicht von der Stelle, schreibt Hegel in seiner Phänomenologie. Wir bewegen uns nicht, wohl weil wir uns auf der Stelle tretend gegenübertreten. Bekanntschaften zeugen, die anderen betreffend, von Ignoranz und Indifferenz. Diese werden nicht als Menschen wahrgenommen, sondern als Figuren, als auswechselbare und verwechselbarer. Natürlich ist das nicht in erster Linie subjektiver Unwille, sondern auch objektive Schranke, was meint, dass die Subjekte in ihren Zeiten und Räumen derart eingeschränkt sind, dass unmittelbare Offenheit mehr Missverständnisse auslösen würde, als dass Verständnis erzielt werden könnte. Liebesverhältnisse und Freundschaften mögen zwar als versuchte Hinwegsetzungen betrachtet werden, doch sind sie selbst nicht frei von den aufgedrängten Maskierungen, ja scheitern regelmäßig an diesen. Wie oft wird etwas Wahrheit, was man dem anderen, aber auch sich selbst niemals zugetraut hätte? Wie oft stehen wir vor einem Scherbenhaufen? Wie oft werden wir enttäuscht, gekränkt, beleidigt? Wie oft verlieren wir jegliches Vertrauen? Konkurrenz bedeutet dessen systematische Untergrabung. Die ins Feuer gelegte Hand verbrennt einer sich häufig. Nicht wenige Freunde enden als Feinde. Goethes Diktum »Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein« verweist auf das traurige Schicksal der Spezies. Die Unterscheidung zwischen öffentlichem Auftritt mit aufgesetzter und privatem Leben mit abgesetzter Maske ist zwar so nicht gegeben, aber jene hat als Realfiktion etwas Prägendes an sich. Und zwar, weil die gesellschaftlichen Exponate es partout so empfinden. Das Anliegen, nicht in der öffentlichen Sphäre aufzugehen, sondern sich davon abzuschotten, verweist auf ein Bedürfnis, dessen Stillung dort nicht zu holen und zu haben ist, so sehr die Kulturindustrie mit ihren Surrogaten auch alles überschwemmt, insbesondere die privaten Räumlichkeiten, die von ihren Geräten dominiert werden. Und doch dürstet der vereinnahmte Mensch nach einem Jenseits, und sei es auch nur als Refugium. Stets gilt die Suche dem Unverstellbaren, auch wenn es oft als das Unvorstellbare erscheint oder überhaupt diskreditiert wird. Allein das Versetzen in Hobby, Urlaub, Tick, Spleen, aber auch in Rausch und Sucht zeigt, einer will nicht bloß Rolle sein. Dass diese Wunderwelt der Realfiktionen selbst wieder einen Markt eröffnet, demonstriert indes ihre Befangenheit, ja letztlich Zugehörigkeit. Objektiv sind das Verschnaufpausen, notwendig zur Regeneration. Das Wort Erholung sagt alles. Einer geht in der Maske zwar nicht auf, einer ist aber ohne Maske nicht zu haben. Die Maske ist das notwendig Aufgesetzte. Sie darf einem nicht runterfallen. Sie sitzt fest, kann nicht einfach nach Belieben abgenommen werden. Das Gespür, dass da noch etwas da ist oder zumindest da sein könnte oder auch lediglich da sein sollte, ist gegeben. Wäre das nicht der Fall, wäre der Begriff der Maske unsinnig. Wenn mit dem Was alles bestimmt wäre, was zu bestimmen ist, dann wäre die Frage nach dem Wer absoluter Nonsens. Das Nicht-Entfremdete liegt aber nicht darunter oder dahinter verborgen, es ist also keine Gegebenheit, die man nur freizulegen bräuchte. Es findet sich vielmehr als Nein gegen die zugemuteten Rollen wieder. Einer will nicht bloß Interessen vertreten, will nicht nur Agent seiner Lage sein. Das schwer Benennbare ist nicht nur überformt. Das Wahre ist, das hat schon Debord festgestellt, ein Moment des Falschen. Jene Aktivität, die ihm widerstrebend nicht entsprechen will, raus möchte aus den Zwängen. Es ist nicht vorausgesetzt, aber es reproduziert sich durch den Widerspruch, ohne mit ihm identisch zu sein. Es wird einerseits bestimmt durch das Falsche, von dem es negiert wird, und dass es negieren will. Andererseits ist es bestimmt durch die Weltgebundenheit des Menschen und seiner Aktivitäten. Und drittens ist es historisch und situativ gelenkt durch die je konkreten gesellschaftlichen Bedingungen, in denen einer sich findet. Dies andere ist aber nicht nur Potenz oder Virulenz, es ist in actu, zwar prekär, isoliert, temporär, zerstörbar, aber immer wieder auftauchend. Die Maske ist ein zweites Gesicht, das ein erstes verunmöglicht. Es dominiert, aber es doch nicht ganz zu verdrängen versteht. Da ist also noch was. Je größer einer hier Distanzen zu setzen versteht, desto mehr Möglichkeiten können sich jenseits der Maske eröffnen. Nur wo hört diese auf und wo beginnen jene? Diese Scheidung ist analytisch schwer zu treffen. Im Praktischen allerdings ist sie leichter auszumachen. Jeder Einzelne hat Kapazitäten zum Individuum, wobei diese Potenz nicht organisch gesetzt ist, sondern sich als emotionale Kontrapositionierung entlang der Konditionen der Menschen zu entwickeln vermag oder auch nicht. Manchmal ist es überraschend, ja verblüffend, wer einem hilft und wer einen im Stich lässt. Ob jemand profane Erwartungen erfüllt oder nicht, ob jemand uneigennützig ist, etc. Von der Maske ist jedenfalls nicht auf die Güte der Menschen zu schließen. Hilfsbereitschaft, Zuvorkommenheit, Zuspruch, Zuneigung, Freundlichkeit, Anständigkeit, Bemühen, Akzeptanz, Gabe, Geschenk, sie spiegeln auch eine nicht monetäre Reife. Diese ist keiner Maske ablesbar. Human sind die Menschen nur dort, wo sie nicht als Person agieren und gar als solche sich setzen, schreibt Adorno. Mitmachen erscheint selbstverständlicher, als es ist, aber es gibt keinen Ort und wohl auch keine Person, wo die Infragestellung des gewöhnlichen wie unerträglichen Opportunismus nicht heranreifen könnte. Das Postulat des Systems, sich selbst als alternativlos darzustellen, mag noch so oft aufgehen. Die auftretenden Widersprüche mögen zurückgewiesen oder parzelliert werden, sie sind nicht aus der Welt zu schaffen. Überall, wo wir menschlich handeln, verstoßen wir gegen die Gesetze des Marktes. Wir ahnen es, aber wir dürfen es nicht erkennen, geschweige denn es als umfassende Möglichkeit begreifen. Darin liegt unser uns selbst auferlegter Kleinmut. Die Einfügung in gesellschaftliche Zwänge und die bereitgestellten Rollen ist normal wie prekär. Das Subjekt ist nicht einfach vorhanden, ein ontisches Faktum, sondern muss alltäglich hergestellt werden. Die Verhältnisse nötigen zwar dazu, aber trotzdem bedarf es prächtiger Apparaturen, wie zum Beispiel die Kulturindustrie eine ist, um diese Reproduktion zu bewerkstelligen und abzusichern. Der energetische Aufwand für dieses Ergebnis ist ziemlich hoch. Nicht nur der Kampf dagegen ist schwer, auch die permanente Herstellung ist schwierig. Die objektive Gegebenheit ist hartnäckiger Schein, doch in seiner Matrix leben wir. Es träumt sich uns, weil wir es träumen. Wir leben in Zeiten der großen Verzauberung, mehr denn je. Menschen treten sich als Rollen gegenüber, aber sie treffen sich nicht ausschließlich als solche. Sie sind agierende Träger, keine bloßen Marionetten. Das Subjekt wird hier verstanden als das sich selbst herstellende Objekt. Robert Kurz: Ein Subjekt ist ein Aktor, der sich selbst zur Außenwelt wird und sich damit selbst objektiviert. Mit dem Subjekt beschreiben wir eine vorgegebene Rollensetzung, nicht eine individuelle Sondersetzung. Das postulierte Ich verbleibt auf der Ebene der Fiktion. Dort aber ist es ein gar wichtiger Faktor der Selbstbehauptung via Selbsttäuschung. Doch nicht die Behauptung des Ich ist zu negieren, wohl aber, dass es sich schon behauptet hätte. Durchsetzung ist nicht erfolgt, aber nötig. Der bürgerliche Individualismus, sofern er nicht blanker Egoismus ist, verspricht stets mehr, als er halten kann. Trotzdem ist seine Beteuerung nicht eine glatte Lüge, sondern Antrieb und Ansporn, gläubiges Versetzen einer Norm ins empirische Diesseits. An der normativen Aussage ist festzuhalten. Der Mensch ist nicht das, wozu er gezwungen wird. Nicht sein zu dürfen, ist das große Urteil, das auf allen Leben lastet. Der kollektive Kult des Ichs bewegt sich genau auf dieser schiefen Schiene der Einbildung. Man hat sich nicht als Besonderheit, also Individuum, zu setzen, sondern als Bestimmtheit, also Subjekt. Entgegen dem ideologischen Getöse geht es gar nicht darum, sich selbst zu finden, sondern sich zurechtzufinden, was meint abzufinden. Leben soll gelten als Suche nach Entsprechung und nicht als Ort offenen Sprechens. Ihr sozialer Kontext lässt die Subjekte vorgefertigte Texte rezitieren, die sie geringfügig modellieren dürfen. Sie bewegen sich frei in ihrem Betriebssystem. Personifikation erscheint zwar als selbstverständlich, was aber nicht heißt, dass sie gelingt. Es ist nicht gerade einfach, den jeweiligen Anforderungen zu entsprechen. Nicht nur Masken können scheitern, schon die Maskierung selbst kann daneben gehen. Maskierung darf nicht als Maskerade erscheinen. In solchen Momenten wird sie unglaubwürdig. Natürlich hat es Charaktermasken nie als Idealtypus gegeben. Kein Mensch ist je mit einer solchen zusammengefallen, beziehungsweise nur ihr verpflichtet gewesen. Das gilt für den Singular wie für den Plural. Was wir gegenwärtig erleben, ist die am Exemplar exekutierte Enttypifizierung durch Multiplizierung eingeforderter Rollen. Die Masken halten nicht mehr dicht. Die Personifikation selbst ist störungsanfällig geworden. Nicht aufgrund unwilligen Menschenmaterials, sondern in ihrer Strukturbildung selbst. Je komplexer die Ansprüche an das Subjekt werden, desto unmöglicher ist es, diesen jeweils zu entsprechen. Zuordnungen verschwinden nicht, aber es wird schwieriger, sie anzubringen. Wie soll das selige Subjekt immanent vernünftig und selbstbewusst agieren, wo es doch vielen widersprüchlichen Charaktermasken verpflichtet ist? Tendenz steigend. Ausgespielt haben nicht die Rollen, aber die feste Rolle gehört zunehmend der Vergangenheit an. Nicht nur aus dem Proletariat droht ein Prekariat zu werden, immer mehr Rollen geraten in eine missliche Lage. Der generelle Zug liegt in der Deklassierung und damit verbunden in der Entsicherung. Vorherrschend ist der stete Rollenwechsel bzw. die gleichzeitige Beherrschung verschiedener, ja widersprechender Rollen. Das Anforderungsprofil verlangt virtuose Flexibilität. Unmittelbar ist es daher für viele ein größeres Problem, aus den Rollen geworfen zu werden, als den Rollen entsprechen zu müssen. Die Leute werden nicht befreit von ihren Rollen, sondern umgekehrt. Immer weniger Rollen vermögen es, ihnen Sicherheit zu geben, geschweige denn Garantie. Subjekt- und Charaktermaske sind selbst in die Krise geraten, weil sie sich, und zwar zu Recht, in ihrer Gewissheit bedroht fühlen, ohne freilich eine andere zu kennen oder genauer für verallgemeinerbar zu halten. So korrespondiert dieses zähe Klammern und Versteifen mit einem Mangel an Perspektive. Die Multiplizierung der Rollen ist typisch für das postmoderne Zeitalter. Man gehört nirgends mehr dazu, weil man zu so vielem gehört. Nicht nur als Käufer und Verkäufer, als Kapitalist und Arbeiter treten sie an, sondern als Rentner, Autofahrer, Staatsbürger, Steuerzahler, Leistungsempfänger, Rechtstitelinhaber, Studenten, Hausbesitzer, Sparer, Spender, Aktionäre, Versicherte, Patienten, Klienten, Krieger, Touristen, Interessenvertreter, Bürgerrechtler, Bürgerinitiativler, Umweltschützer, Parteigänger, Fans, Theoretiker, Praktiker, Kritiker, Demonstranten und vieles mehr. Markt und Politik, Kultur und Ideologie haben zahlreiche Möglichkeiten ausdifferenziert, in deren Rollen sich ihre Mitglieder fortwährend inszenieren können müssen. Man hat viele Texte zu lernen und in vielen Kontexten zu bestehen. Das Repertoire vergrößert sich. Lebenslanges Lernen nennt sich das neue Anforderungsprofil, nicht nur am Arbeitsmarkt. Wobei nie das Warum zu interessieren hat, sondern das Wie. Einmal mehr geht es um Know-how. Multiple Formatierung erfordert multiple Charaktere, die multiple Funktionen erfüllen können. Fragmentierung nimmt zu. Die hat ihre Tücken, ist fehleranfällig, eben weil die Masken, die den Einzelnen aufgezwungen werden, immer weniger miteinander kompatibel sind. Sie stürzen ab, die Programme wie die Programmierten. Ihr eigenes folgenrichtiges, aber widersprüchliches Handeln zeitigt Blockaden. Die Asynchronisierung des Subjekts ist weit fortgeschritten. Klassisch ist hier das Verhältnis des Steuerzahlers zum Empfänger sozialer Leistungen in ein und derselben Person. Aber auch der Antagonismus der Interessen eines Arbeiters, der gleichzeitig in einen Pensionsfonds einzahlt, ist offensichtlich. Als Letzterer muss er Interesse haben, dass Kosten eingespart werden, will er auf seine Kosten kommen. Auf der anderen Seite hängt er geradezu inständig an seinem Lohn und will stets mehr davon. Er muss beides wollen. Unselige Zeiten, komplizierte Welt. Wie ist etwa der Klassenfeind effektiv zu bekämpfen, wo ich doch selbst wechselseitig mein eigener bin? Da bleibt einem nichts übrig, als sich aufgrund verschiedener Rollen selbst fertig zu machen. Die Seelen, die dann in ein und derselben Brust hausen, die bewerkstelligen das schon. So ist nicht nur in Hobbes'scher Manier jeder jedes Feind, sondern auch zusehends sein eigener. Selbst der Egoismus hilft in solchen Lagen nicht mehr recht weiter. Er richtet sich nämlich gegen seine Träger selbst. Thank you. Der Marasmus der Masken führt aber nicht dazu, diesen Verfall zu akzeptieren und über etwaige Alternativen nachzudenken, sondern auch in die Verschärfung diverser Identifizierungen. Kontrafaktisches Handeln steht auf der Tagesordnung. Wenn schon nichts mehr hält, halten wir uns noch fester fest. Die Widersprüche sind jedenfalls immer schwieriger auszutarieren. Die Kompetenz unterschiedlicher Masken in einem Körper hat destruktive Auswirkungen auf die Psyche jedes Einzelnen. Gefordert wird der Perspektivenwechsel in Permanenz. Aber dieses den Einzelnen sprengende Potenzial der uneinlösbaren Widersprüchlichkeiten hat auch einen produktiven Kern. Er könnte das Individuum anregen, sich über seine ihm gesetzte Bevormundung zu setzen, gerade auch, weil es den widersprechenden Aufforderungen nicht mehr adäquat nachkommen kann. Die banale Frage, wie komme ich dazu, sollte man sich tatsächlich stellen. Und zwar in aller Konsequenz. Nimm die Beine in die Hand, los, mach was, was auch immer du willst. Setz dir ein Ziel und du schaffst das. Zähne zusammenbeißen, durchladen, angreifen. Lach dem Schicksal ins Gesicht, du darfst keine Angst zeigen. Das ist nicht wie Karten legen, das ist das wahre Leben, das harte Leben. Du kannst es täglich auf den Straßen sehen. Ich kann nur hoffen, du bist hart im Nehmen, denn es ist ein harter, steiniger Weg bis zum Garten Eden. Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis. Was soll schon passieren, wenn du den ganzen Tag daheim bleibst? Du wirst sehen, es ist leichter, als du gedacht hast. Steh auf, geh raus und mach was. Beweg dein Arsch! Bruder, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach deinen Arsch. Du willst ein Haus am Strand, du brauchst erstmal einen Job. Du legst es nicht drauf an und du hast viel im Kopf. Du träumst von großem Geld, auch für den kleinen Mann. Ich zeig dir, dass man Träume und Geld vereinen kann. Reiß dich zusammen, pack es an, Schwester, du weißt, dass du es kannst. Lass dich nicht runterreden, fang endlich an, das ist deine Chance. Egal was du willst, mach es wahr, leg dich ins Zeug und mach es klar. Sei nicht vor Hass, beweg dein Arsch, es fehlt Mut, der Wille ist da. Du hast doch Zeit, zeig allen, was du kannst. Du wirst sehen, der Rest kommt von ganz von selbst an. Scheiß auf Vergangenheit, denn heute zählt die Gegenwart. Heute heißt nein, ja, also. Schwester, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach deinen Arsch. Du willst, dass sie von dir sagen, er ist guter Junge. Dann mach's wie ich, mach's wie Cat oder wie Scooter, Junge. Mach's wie Tony D mit dem Kopf durch die Wand. Hier gibt's keinen, ich hab jetzt keinen Bock, es liegt in deiner Hand. Du kannst gucken, aber du könntest auch machen. Es könnte floppen, aber es könnte auch klappen. Wenn du nichts probierst, verlierst du nicht, stimmt. Aber du willst doch gewinnen, also. Beweg dein Arsch! Bruder, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg dein Arsch! Schwester, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach deinen Arsch. Ich möchte auch historisch einen Schritt zurückgehen. Ich werde versuchen, eine Gedankenfigur aus der Vorgeschichte der kritischen Theorie zurückkonstruieren, die mir aber dann in der Geschichte der kritischen Theorie dann doch eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Und das ist der Begriff der zweiten Natur, so wie ihn Hegel entwickelt hat. Das heißt, es ist ein Hegel-Vortrag, wenn Sie so wollen. Der Versuch, Hegel als einen kritischen Theoretiker zu lesen und dabei zugleich von Hegel zu lernen, worin das Problem vielleicht der Kritik liegt, nämlich ihr Verhältnis zur Affirmation. Im antiken Nachdenken über die Tugend bezeichnet der Begriff der zweiten oder, wie es in der Antike auch heißt, anderen Natur, das Gelingen der sittlichen Bildung. Der Prozess der Erziehung ist gelungen, wenn er im Menschen, der dadurch zum sozialen Mitglied wird, den Habitus der Tugenden wie eine andere Natur hervorzubringen vermocht hat. Dieser antiken Sicht möchte ich die Untersuchung des Begriffs der zweiten Natur entgegenstellen, die Hegel begonnen hat und in der kritischen Theorie in verschiedener Weise fortgesetzt worden ist. Denn im Gegensatz zur aristotelischen Verwendung hat der Begriff der zweiten Natur bei Hegel einen wesentlich kritischen Gehalt. Ja, durch den Begriff der zweiten Natur macht Hegel den entscheidenden Schritt zu einer Form der Kritik, die sich radikal von dem religiös oder moralisch verstandenen Gedanken individueller Verursachung und Verschuldung des Falschen löst und sich als Gesellschaftskritik versteht. Zugleich aber beschreibt nach Hegel dieselbe Struktur, die den kritischen Gehalt des Geistes als zweiter Natur ausmacht, auch die Gestalt oder Bedingung seines Gelingens. Im Begriff der zweiten Natur sind daher nach Hegel Kritik und Affirmation auf komplexe, man könnte sagen unauflösbare Weise ineinander verschlungen. Der erste Schritt ist eine bloße Rekonstruktion der Grundstruktur, die Hegel zweite Natur nennt. Der zweite Schritt ist eine Reflexion darauf, inwiefern es sich tatsächlich um einen Begriff der Kritik handelt oder wie Kritik und Affirmation in diesem Begriff der zweiten Natur sich ineinander verschlingen. Wie im antiken Denken, so hat auch bei Hegel der Begriff der zweiten Natur seinen Platz in der Theorie der Bildung. Der Begriff der zweiten Natur ist ein paläologischer Begriff. Seit der berühmten Analyse in der Phänomenologie des Geistes versteht Hegel die Bildung als einzige Möglichkeit, das Paradox der Befreiung zu lösen, in das der Knecht sich unauflösbar verstrickt. Das Paradox nämlich, dass der Sklave sich nur befreien kann, wenn er schon frei ist. Die Bildung löst dieses Paradox der Befreiung, indem sie durch Arbeit den Bürger hervorbringt. Im Gegensatz zum Sklaven kann der Bürger sich politisch befreien, das sehen wir in der Französischen Revolution, weil er seine Freiheit bereits gesellschaftlich erarbeitet hat, also durch Bildung bereits frei geworden ist. Zugleich aber wiederholt sich das Paradox der Befreiung in der Bildung. In der Bildung kann sich der Bürger die Befreiung aus seiner natürlichen Existenz nur so erarbeiten, dass er sich der Notwendigkeit der sozialen Existenz, der Macht sozialer Formen unterwirft. Während jemand Sklave ist, weil er keinen eigenen Willen hat, ist der Bürger dagegen aus und mit eigenem Willen der Herrschaft sozialer Formen unterworfen. Musik. Der Stand des Bürgers, also des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, und zwar jedes Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, ist der Zustand, wie Kant sagt, selbstverschuldeter Unmündigkeit. Seine Knechtschaft, also die Knechtschaft des Bürgers, ist wahrhaft freiwillig, denn er tut sie sich selber an. Er bringt seine Unterwerfung unter die Notwendigkeit sozialer Form durch eben die Arbeit hervor, durch die er sich von der Notwendigkeit natürlicher Antriebe befreit. Nun, wie lässt sich das verstehen? Wie lässt sich verstehen, dass die Geknechteten sich ihre Knechtschaft, die Beraubung ihrer Freiheit selbst aus eigenem Willen antun? Worin besteht dieses Monstrum von Laster, in dem der freie Wille sich gegen sich selbst kehrt? Auf diese Fragen soll der Begriff der zweiten Natur, den Hegel entwickelt, eine Antwort geben, indem er erklärt, wie im Prozess der Bildung Freiheit in Notwendigkeit, Befreiung aus der natürlichen Existenz in neue soziale und daher freiwillige Knechtschaft umschlägt. Die Theorie der zweiten Natur untersucht also das monströse Laster der freiwilligen Knechtschaft, indem sie es als soziales Laster begreift, nämlich als das Laster, ja als das Monströse des Sozialen selbst. Die Selbstverschuldung der Unmündigkeit lässt sich nicht verstehen, wenn man das Subjekt bloß in seinem Verhältnis zur ersten, sei es inneren oder äußeren Natur, betrachtet. Denn die soziale Herrschaft oder Knechtschaft besteht nicht darin, von inneren oder äußeren Naturmächten determiniert zu sein, sondern der Verselbstständigung des Selbstgesetzten. Das beschreibt Hegel am Beispiel der Gewohnheit oder am Begriff der Gewohnheit, auf den ich gleich zurückkommen werde. Hegel schreibt also in der Enzyklopädie, obgleich der Mensch durch die Gewohnheit, die für Hegel die Ontologie des Sozialen bezeichnet, obwohl also der Mensch durch die Gewohnheit einerseits frei wird, so macht ihn dieselbe doch andererseits zu ihrem Sklaven und ist eine zwar nicht unmittelbare erste, von der Einzelheit der Empfindung beherrschte, vielmehr von der Seele gesetzte, daher zweite Natur. Aber doch immer eine Natur, einen die Gestalt eines unmittelbaren annehmenden Gesetzes, eine selbst noch mit der Form des Seins behaftete Idealität des Seienden, folglich etwas dem freien Geiste nicht Entsprechendes. Der Begriff der zweiten Natur soll also den Umschlag des aus Freiheit selbst Gemachten, also des Geistes, wie Hegel sagt, in ein selbstständig Seiendes, Unmittelbares erklären. In diesem Umschlag bildet sich eine Handlungsweise, eben die der Gewohnheit, die als Unbewusste nicht durch Gründe geleitet ist. Aber auch kein bloß äußerlich determiniertes kausales Geschehen, denn dann wäre es gar kein Handeln mehr und die zweite Natur keine Gestalt des Geistes. Das unbewusste Handeln im Geist als zweite Natur ist weder durch Gründe geleitet, noch durch Kausalgesetze determiniert. Es ist ein Hybrid, ein, wie Hegel sagt, geistiger Mechanismus. Von ihm sagt er dann weiter, dass er nicht ohne Selbsttätigkeit wirken kann und doch fehlt darin die Freiheit. Also es ist eine Form sozialen Handelns, deshalb eine Form, in der wir selbsttätig sind und zugleich ist es eine Handlungsform, in der wir nicht frei sind. Das ist nochmal gewissermaßen das Paradox oder das Rätsel der zweiten Natur, das zu klären ist. Das scheint ein bloßer Widerspruch, besteht nicht in der Selbsttätigkeit des Geistes seine Freiheit. Nun, Hegels Theorie der Gewohnheit unternimmt den Versuch einer Beschreibung des geistigen Mechanismus, also dieser hybriden Form, die seinen Widerspruch auflösen soll, ohne die Spannung, die das Phänomen ausmacht, zum Verschwinden zu bringen. Dabei übersetzt Hegel mit Gewohnheit Hexis oder Habitus. Die Gewohnheit ist mithin nicht bloß eine Technik des Umgangs mit den Komplexitäten des Alltages, die es sich aus zeitökonomischen Gründen neben reflektierten Einstellungen auszubilden empfiehlt. Gewohnheiten in Hegels Sinn sind nicht das, was die Soziologie Routinen nennt. Die Gewohnheit ist vielmehr die primäre Gestalt, die zuerst auftretende Form und zugleich fortwirkend grundlegende Dimension des menschlichen Welt- und Selbstverhältnisses, sofern es künstlich, also durch Bildung, erworben ist. Die Form der Gewohnheit, schreibt Hegel, umfasst alle Arten und Stufen der Tätigkeit des Geistes. Also alle Formen der Tätigkeit, alle sozialen Praxen haben in ihrer Grundstruktur die Verfassung einer bloßen Gewohnheit. Mehr noch, alle menschlichen Vollzüge waren zuerst und sind bis zuletzt Gewohnheiten. Der Geist beginnt also im Menschen als Gewohnheit und er bleibt wesentlich bloße Gewohnheit. Hybrid ist die Gewohnheit als primäre Gestalt des menschlichen Geistes, weil sie, wie gesagt, eine Verknüpfung von Unvereinbarem ist. Diese hybride Verfassung der Gewohnheit erläutert Hegel durch eine Theorie der Bildung als sozialer Disziplinierung. Die Gewohnheit, das sind die beiden Seiten, in die gewissermaßen diese hybride Konstruktion sich dann ausdifferenziert, ist auf der einen Seite das Resultat der körperlichen Einwohnung, wie er auch sagt, also der körperlichen Abrichtung des Menschen, sodass ein künstlicher Zweck in den menschlichen Körper eingelassen wird und insofern ist sie etwas Geistiges oder etwas Freies. Und sie auf der anderen Seite verknüpft die Gewohnheit ihrer Elemente, aus denen sie besteht, bloß in äußerlicher Notwendigkeit und ist daher mechanisch oder bloß natürlich. Ich will das nur ein bisschen abkürzen in der Erläuterung. Also der erste Punkt noch einmal ist Hegels Analyse der Bildung als eine Transformation des menschlichen Körpers, nämlich gewissermaßen eine ontologische Transformation des menschlichen Körpers von einer natürlichen Gegebenheit zu einem Sitz von Fähigkeiten oder Möglichkeiten. Also Bildung ist im Wesentlichen ein körperlicher Prozess, eine Transformation des Körpers, in dem der Körper, der zunächst uns nur bloß natürlich gegeben ist, zu etwas wird, das zum Medium unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten wird, durch den wir also etwas selbsttätig tun können. Und er untersucht dann weiterhin, wie durch diese Transformation des Körpers in Prozessen sozialer Bildung oder Disziplinierung auch unser Verhältnis zu Zwecken sich ändert, nämlich so, dass wir Zwecke nicht mehr bloß haben, sondern selber setzen können. Das ist die eine Seite der Gewohnheit. Insofern ist die Gewohnheit ein Medium der Freiheit. Sie ist gewissermaßen diejenige Form, durch die Freiheit, also Handlungsmöglichkeit, im Körper sedimentiert wird. Die andere Seite der Gewohnheit ist, dass die Verwirklichung eben dieser geistigen Zwecke die Gestalt eines Mechanischen, einer bloßen Naturwirkung annimmt. Es gibt soziale Gewohnheiten nur so, dass ihre Zwecke durch Gewöhnung oder Disziplinierung gesetzt, mithin geistige sind, zugleich aber verwirklichen sich Zwecke als Gewohnheiten mechanisch oder wie natürliche Ursachen. Ich möchte vorschlagen, das so zu verstehen, dass sich diese These darauf bezieht, wie die Handlung und ihre Zwecke dem Selbst der Gewohnheit gegeben sind. Der Mechanismus der Gewohnheit also sollte so verstanden werden, dass er nicht nur ein psychologisches, sondern ein epistemologisches Phänomen bezeichnet. Wie alle Vollzüge, in denen sich eine Verhaltensmöglichkeit verwirklicht, werden Fähigkeiten in Situationen verwirklicht. Genauer übend erworbene geistige Fähigkeiten werden in einer Situation ausgeübt. Das geschieht aufgrund der Wahrnehmung der Situation. Als Wahrnehmender ist der Situationsbezug ein Element in der Verwirklichung der geistigen Fähigkeiten. Der Wahrnehmungsakt ist selbst schon die Ausübung einer geistigen Fähigkeit oder eine Gewohnheit. Die Verwirklichung geistiger Fähigkeiten ist daher so auf die Situation, in der sie geschieht, bezogen, dass sie von ihr weiß. Sie ist Teil des praktischen Wissens, in dem die Ausübung geistiger Fähigkeiten besteht. Wissen darum, was im Licht allgemeiner Orientierungen in einer besonderen Situation zu tun ist. Das praktische Wissen in der Ausübung geistiger Fähigkeiten hat mit denen zwei verschiedene Stufen oder Stadien. Es ist Wissen vom Allgemeinen im Besonderen. Wissen darum, was in einer Situation mit vielfältigen Aspekten und Bestimmungen zu tun gut ist. Diese beiden Elemente, also der allgemeine Gehalt und der besondere Gegenstand, interagieren so in der Ausübung geistiger Fähigkeiten, dass das allgemeine Wissen vom Guten in der Wahrnehmung der besonderen Situation angewandt wird. Nun, diese kurze Erinnerung an die Struktur des praktischen Wissens erlaubt zu sagen, worin im Unterschied dazu das Mechanische der Gewohnheit besteht. Es besteht darin, dass in der Gewohnheit die allgemeine Orientierung nicht mit dem Bezug auf die besondere Situation interagiert. Und zwar nicht deshalb, weil die Gewohnheit keinen allgemeinen Gehalt hätte, sondern genau umgekehrt, weil die Gewohnheit nur oder nichts als allgemeiner Gehalt ist. Die Gewohnheit ist bloße und daher, wie Hegel sagt, abstrakte Allgemeinheit. Er sagt, die Allgemeinheit der Gewohnheit ist nur die aus der Wiederholung vieler Einzelheiten durch Reflexion hervorgebrachte abstrakte Allgemeinheit. Die Gewohnheit, so können wir das übersetzen, ist das Tun des Immerselben, die genaue Wiederholung desselben Allgemeinen. Es gehört zum Wesen der bloß gewohnheitsmäßigen Handlung, dass Einzelverrichtungen der Abklatsch ihre Vorgänger sind. Zitat Ende. Was der Gewohnheit gegenüber der freien Ausübung geistiger Fähigkeiten fehlt, ist mithin nicht der allgemeine Gehalt, sondern umgekehrt der wahrnehmende Bezug aufs Besondere. Für die oder in der Gewohnheit gibt es gar keine Situation, die einer besonderen Wahrnehmung bedürfte. Oder die Situationswahrnehmung ist in der Gewohnheit gänzlich von der Zweckorientierung, das Besondere vom Allgemeinen determiniert. Das durch Übung gebildete Selbst hat daher zwar eine, wie Hegel sagt, auch anderen zu überliefernde allgemeine Weise des Tuns eine Regel gewonnen. Aber es kann diese Regel nicht anwenden, denn anwenden heißt ein allgemeines im Besonderen verwirklichen. Weil es einer allgemeinen Regel folgt, ist das Selbst der Gewohnheit weder von außen noch von innen determiniert, sondern ist frei, denn es will. Gerade am Willen mangelt es dem Selbst der Gewohnheit nicht. Es kann nur wollen, aber es kann nicht wahrnehmen. Weil es nicht wahrnehmen kann, hat das Selbst der Gewohnheit auch kein Wissen. Zwar weiß das Selbst der Gewohnheit stets genau und sicher, was es tun muss, genau dasselbe wie bisher. Was das war und verlangt, dessen ist das Selbst der Gewohnheit sich gewiss. Das Selbst der Gewohnheit will nur dasselbe sein und bleiben, gerade so aber spaltet es sich in sich. Denn sein Wissen von dem, was es tun will oder muss, immer dasselbe wie bisher, kann niemals zugleich ein Wissen davon sein, was es soeben tatsächlich tut. Denn tatsächlich tut es immer etwas anderes. Genau das heißt aber, sein Wissen von dem, was es tun will oder muss, ist kein praktisches Wissen. Denn praktisches Wissen ist durch die Einheit von Wissen und Praxis definiert. Praktisches Wissen heißt ebenso Wissen von Praxis wie, oder genauer weil, Praxis durch Wissen. Diese Einheit von Praxis und Wissen zerfällt in der Gewissheit der Gewohnheit, weil das Selbst der Gewohnheit das Wissen davon, was es hier und jetzt tun muss oder will, auf das Wissen davon reduziert, was es bisher immer schon getan hat. Es sieht seine Praxis so, dass es in der überschaubaren und erfassbaren Reihe seiner bisherigen Verrichtungen aufgeht. Damit macht das Selbst der Gewohnheit die Praxis zu einem Ding. Sein Wissen von seinem Tun ist also theoretisches Wissen, Wissen um die allgemeinen abstrakten Merkmale, die allen seinen bisherigen Verrichtungen gemeinsam ist. Eben deshalb, weil das Selbstbewusstsein der Gewohnheit theoretisches Wissen vom abstrakt Allgemeinen ist, ist es ebenso wesentlich Unwissen. Für die Gewohnheit gilt, wie Hegel schreibt, dass sie in ein Bewusstes und ein Unbewusstes entzweit ist. Weil die Gewissheit der Gewohnheit das Wissen um die allgemeinen Merkmale seiner bisherigen Verrichtungen ist und weil das Selbst der Gewohnheit diese beobachtend gewussten allgemeinen Merkmale zu dem darin abstrakten Kriterium für seine gegenwärtige Verrichtung macht, produziert die Gewohnheit mit jeder Handlung eine von den Umständen der Situation bestimmte andere Seite, die sie oder das Selbst der Gewohnheit nicht wissen kann. In ihrer Handlung spaltet sich die Gewohnheit in Gewusstes, die Handlung als identische Instanz der beobachtend gewonnenen, daher abstrakt definierten allgemeinen Kriterien und Nicht-Gewusstes, die Handlung ihrem Vollzug in der besonderen Situation. Dem Handeln liegt nur die eine Seite des Entschlusses überhaupt an dem Tage, er ist aber an sich das Negative, das ein ihm anderes, ein ihm, der das Wissen ist, Fremdes gegenüberstellt. Zitat Ende. Durch die situationslose Gewissheit, aus der das Selbst der Gewohnheit handelt, bringt es seine Unbewusstheit gegenüber dem eigenen Tun oder das eigene Tun als ein ihm Fremdes hervor. Das also definiert die Gewohnheit als Mechanismus des Geistes. Die Gewohnheit ist ein Mechanismus des Geistes nach Hegel, weil sie eine Verhaltensweise ist, in der sich ein künstlich gebildeter, daher gesetzter oder gewollter Zweck verwirklicht. Weil das Selbst der Gewohnheit deren Zweck will, weiß es auch um ihn. Dieses Wissen aber ist wie das Wissen von einem Ding. Das Wissen um eine abgeschlossene Reihe von Vollzügen, die in abstrahierend identifizierten Merkmalen übereinstimmen. Was das Selbst der Gewohnheit will, ist dieser Reihe ein weiteres Element hinzufügen, das der Reihe nichts hinzufügt. Okay. Das Kriterium der Gewohnheit ist abstrakt definierbare Identität. Mechanisch ist also die Gewohnheit in der Art ihrer Wiederholung. Denn Wiederholung heißt in der Gewohnheit, ein Verhalten zu reproduzieren, das dasselbe Merkmal noch einmal aufweist. Das kann die Gewohnheit nur leisten, wenn sie nicht weiß, weil sie es verdrängt, was das Verhalten in der Tat in jedem Fall verändert. Das Selbst der Gewohnheit abstrahiert von seiner Situation. Snake, Snake, Snake, Snake, Snake, Snake, Snake, Snake, Snake, Snake, Snake. Weshalb tut das Selbst der Gewohnheit das? In der identischen Reproduktion seines Verhaltens geht es dem Selbst der Gewohnheit um seine eigene Identität. Diese ist dem Selbst der Gewohnheit auf dieselbe Weise gegeben wie die Reihe der gewohnheitsmäßigen Verrichtungen, als ein erkennbares, identifizierbares Ding mit Eigenschaften. Die Identität des Selbst der Gewohnheit ist daher gerade das Äußerliche. So bin ich, sagt das Subjekt in der zweiten Natur. Die Wahl, schreibt Hegel, ist identisch mit mir gesetzt. Sie ist auf Naturbestimmtheit gegründet. Die Identität des Selbst der Gewohnheit ist also imaginär. Sie ist geworden, geistig gesetzt und erscheint als Sein oder Natur. I know this dance. It's easy to do. Sobald die Beschreibung der Struktur sozialen Handels oder sozialer Praxis, die Hegel Gewohnheit oder zweite Natur nennt. Der interessante Punkt bei Hegel ist nicht nur, dass er diese Strukturanalyse des Sozialen eingeführt hat, in der das Soziale in sich gespalten ist zwischen Geist und Natur, also die Geist-Natur-Differenz in den Geist selber nochmal eingetragen wird und der Geist sich also in sich selbst und zweite Natur verdoppelt, sondern dass er dieser Strukturanalyse, dieser Selbstverdopplung des Geistes in sich und sein Gegenteil eine zutiefst ambivalente Position gegeben hat, nämlich eine Position, die zwischen Kritik und Affirmation unentscheidbar schillert. Und das möchte ich nun versuchen zu erläutern. Armin, Snake. Der Begriff der zweiten Natur besagt, indem der Geist sich von der Natur unterscheidet, von der Determinationsmacht natürlicher Antriebe befreit, bringt er eine Welt hervor, die ihm als eine Natur gegenübertritt. Ist die erste Natur, von der der Geist sich befreit, eine Ordnung, die dem Geist als eine Ordnung der Notwendigkeit gegenübersteht, so die zweite Natur eine Ordnung der Notwendigkeit im Geist selbst. Zweite Natur ist Geist, der wie Natur verfasst ist, also nicht durch Natur determiniert. Weil der Geist seinem Begriff nach aber nichts anderes als die Wirklichkeit der Freiheit ist, ist die Selbsthervorbringung des Geistes als zweite Natur ein Akt der Selbstverstellung oder Selbstverkehrung. Der Geist erscheint sich selbst wie oder als Natur, das heißt, er verkehrt sich in Natur. Der Begriff der zweiten Natur ist daher ein kritischer Begriff. Er bezeichnet eine Gestalt des Geistes, die im Widerspruch zu seinem eigenen Begriff steht. Der Begriff der zweiten Natur ist ein Begriff der Kritik, sofern Kritik diejenige Erkenntnisform ist, die den Widerspruch zwischen dem Begriff und der Wirklichkeit einer Sache entfaltet, und weil es dem Begriff des Geistes widerspricht, dass seine Regeln die mechanische Gestalt der zweiten Natur annehmen. Der Begriff der zweiten Natur ist aber nicht nur deshalb ein kritischer Begriff, weil er eine mangelhafte Gestalt des Geistes beschreibt, sondern weil er diese mangelhafte Gestalt des Geistes zugleich erklärt. Der Begriff der zweiten Natur ist also als Begriff einer zweiten Natur ein Begriff dessen, was Marx wahre Kritik genannt hat. Und zwar deshalb, weil der Begriff der zweiten Natur die innere Genesis zeigt, der naturhaften Gestalt des Geistes oder ihren Geburtsakt beschreibt. Das sind ja Marx' Bestimmungen der wahren Kritik. Die wahre Kritik sagt nicht nur, was falsch und richtig ist, sondern sie zeigt die innere Genesis des Falschen, sie beschreibt den Geburtsakt des Falschen. Die Genesis der zweiten Natur als mangelhafter Gestalt des Geistes liegt nämlich im Geist selbst. Der Grund für die Naturhaftigkeit des Geistes ist nicht die Natur, sondern der Geist. Zweite Natur bedeutet, so Adorno und Horkheimer, Wiederholung der Natur im Geist, gegen den Geist, durch den Geist. Zweite Natur ist also vom Geist selbst gesetzte Natur, nicht bloße Natur, aber bloß die Natur. Im eigentlichen Sinne gilt deshalb erst für die zweite Natur, was Hegel über die erste schreibt, dass sie der Abfall des Geistes von sich, aber durch und im Geist selbst ist. So wie Jakob Böhme sagt, Gottes erste Geburt sei Luzifer. Also Gott gebiert Luzifer, der Geist gebiert seine eigene fehlerhafte Gestalt als zweite Natur. Zweite Natur ist das aus dem Geist geborene andere, ja widrige des Geistes, Ausdruck des Widerspruchs des Geistes mit sich. Der Begriff der zweiten Natur soll also zugleich gegen den Fall des Geistes in die zweite Natur kämpfen, mit Marx gesprochen, und diesen Fall erklären, also in seiner Notwendigkeit begreifen. Erst wenn man dieses beides zugleich macht, die Gegnerschaft zur zweiten Natur erklärt und die Entstehung der zweiten Natur erklärt, hat man nach Marx' Begriff eine wahre Kritik der zweiten Natur geleistet. Nun, der kritischen Bestimmung der Gewohnheit als zweiter Natur fügt Hegel die Erläuterung an, dass sie etwas bloß Anthropologisches sei. Dass die zweite Natur etwas Anthropologisches ist, wie Hegel sagt, heißt, dass die Selbstverkehrung des Geistes, die seine Gestalt als zweite Natur hervorbringt, das Gesetz ist, das den Geist in seiner menschlichen Erscheinungsform beherrscht. Der im Menschen erscheinende Geist ist endlicher Geist, nach Hegel, und der kritisch-genealogische Begriff der zweiten Natur gehört in die Theorie des endlichen Geistes, und zwar in beide Teile, die Theorie des subjektiven Geistes und die Theorie des objektiven Geistes, oder wenn man so will, die Theorie des Subjekts und die Theorie der Gesellschaft. Ebenso die Notwendigkeit wie der Mangel der zweiten Natur im Geist sind also relativ auf die Notwendigkeit und den Mangel dieser endlichen menschlichen Gestalt des Geistes. Und das bedeutet mindestens zweierlei. Es bedeutet nämlich zum einen, dass der endliche Geist, das heißt der Geist, wie er im Menschen ist, nach Hegel, vom Geist seiner Selbstverkehrung in zweiter Natur ausnahmslos beherrscht wird. Es gibt keine Form menschlicher Praxis, die nicht von der Verkehrung des Geistes in zweiter Natur beherrscht wird. Es gibt sozusagen in diesem Sinne kein einfaches Jenseits zu dieser Figur. Die Selbstverfehlung des Geistes in seiner Verkehrung in zweiter Natur ist also kein vermeidbarer Fehler, sondern definiert die Endlichkeit des menschlichen Geistes. Als endlicher ist der Geist nicht bloß Geist. In seiner anthropologischen Theorie der zweiten Natur beschreibt Hegel daher nichts anderes als die irreduzible Naturhaftigkeit des endlichen Geistes. Damit beginnt in Hegels Theorie der zweiten Natur, was man eine materialistische Revision der Theorie des Geistes nennen könnte. Nämlich sofern die Theorie des endlichen Geistes die Theorie eines Geistes ist, der notwendigerweise die Gestalt der zweiten Natur annimmt. Satelliten und Raumschiffen. Satelliten und Raumschiffen. Dass die Notwendigkeit und der Mangel der zweiten Natur im Geist relativ auf die Notwendigkeit und den Mangel seiner endlichen Gestalt sind, bedeutet jedoch zugleich und zum Zweiten, dass der Begriff der zweiten Natur zu denken die Perspektive auf ihre Überwindung einschließt. Als Teil einer Theorie des endlichen Geistes verlangt der Begriff der zweiten Natur nicht weniger als eine Theorie dessen, was Hegel den absoluten Geist nennt. Wenn Hegel im Sinne von Marx' wahrer Kritik die zweite Natur auf ihren Geburtsakt in der Selbstverkehrung des Geistes zurückführt, dann macht er den Geist selbst als den Grund seiner mangelhaften endlichen Wirklichkeit als zweite Natur aus. Also es gibt keinen anderen Grund als das Operieren des Geistes selbst, den man anführen könnte dafür, warum er sich in zweite Natur verkehrt. Es gibt nichts Äußeres sozusagen, auf das man sich berufen könnte oder das, was man sich entschuldigen könnte. Wie soeben gesehen, bedeutet das zum einen, dass die Verkehrung des Geistes in zweiter Natur ein Mangel oder Fehler ist, der dem Geist selbst eingeschrieben ist. Und es bedeutet zum Zweiten und im Gegenzug dazu, dass die Verkehrung des Geistes in zweiter Natur durch ihn selbst hervorgebracht ist. Der Geist ist der Grund der Verfehlung des Geistes. Deshalb ist der Geist aber auch mehr als seine Verfehlung. Er ist als deren Grund über seine Verkehrung in zweiter Natur hinaus. Wenn der Geist selbst seine Verkehrung in zweiter Natur hervorbringt, dann ist er in diesem Hervorbringen mehr und anderes als endlicher Geist, der Verkehrung in zweiter Natur bloß unterliegt. Die materialistische Revision der Theorie des Geistes, die mit Hegels Begriff der zweiten Natur beginnt, bedeutet daher keinen anthropologischen Pessimismus. Gemäß dem Programm wahrer Kritik, den Geburtsakt der zweiten Natur zu beschreiben, heißt, sie aus der Selbstverkehrung des Geistes zu erklären. In der Perspektive einer genealogischen Kritik der zweiten Natur ist der Geist daher immer schon mehr als endlicher Geist. Hegel nennt dieses Mehr absoluten Geist. Also vergessen Sie, was man sonst sich so unter absoluten Geist vorstellt. Dieselbe These lässt sich auch so formulieren, dass der Begriff der zweiten Natur zwischen der Theorie des endlichen und des absoluten Geistes steht. Der endliche Geist ist Geist, der seiner Selbstverkehrung in die zweite Natur unterliegt, dem Geist seiner Selbstverkehrung unterworfen ist. Absoluter Geist ist demgegenüber nicht Geist, der von diesem Gesetz frei ist, sondern dessen eigenes Gesetz sie ist. Absoluter Geist ist Geist, der seine Selbstverkehrung in zweiter Natur frei vollzieht. Also nicht frei ist von der Selbstverkehrung, sondern frei ist im Vollzug der Selbstverkehrung. Ist daher das eigene Bewegungsgesetz des absoluten Geistes, in den endlichen Geist zu fallen, in den Mangel der zweiten Natur zu fallen. Die zweite Natur, die er hervorbringt, ist der Umschlagspunkt zwischen ihnen, man könnte sagen das unentscheidbare Zwischen von absolutem und endlichem Geist. Hegel bezeichnet das, indem er die zweite Natur als einen Moment in der Manifestation des Geistes beschreibt. Nicht, also es ist eine Grundthese von Hegel, die ich jetzt nicht erläutern werde, dass es den Geist nur im Prozess seiner Manifestation gibt. Den Geist gibt es nur im Prozess seines Sich-Offenbarens. Und er beschreibt dieses Sich-Offenbaren des Geistes, das Sich-Manifestieren, das Sich-Verwirklichen des Geistes, in dem der Geist besteht, in der folgenden formalen Struktur, und auf die geht dann gewissermaßen die gesamte These zurück. Das Offenbaren ist als Offenbaren des Geistes, der frei ist, Setzen der Natur als seiner Welt, also Setzen der Natur als Welt des Geistes, ein Setzen, das als Reflexion zugleich Voraussetzen der Welt als selbstständiger Natur ist. Sie sehen die beiden Bewegungen, setzen Natur als Welt, voraussetzen der Welt als Natur. Das sich Manifestieren des Geistes als Praxis der Freiheit ist also die Hervorbringung von Natur. Diese allgemeine Bestimmung bezieht sich nach Hegels Erläuterung ebenso auf das, was wir Natur nennen, also da draußen, wie auf die Welt des Geistes. In Bezug auf die erste oder äußere Natur besteht das sich Manifestieren des Geistes darin, dass er sie sich als seine Welt aneignet. Zugleich besteht das sich Manifestieren des Geistes darin, seine eigene Welt als eine selbstständige Natur hervorzubringen. Nicht, das ist die Gegenbewegung. Hegel beschreibt das sich Manifestieren des Geistes also durch zwei unterschiedliche Operationen. In Bezug auf die äußere Natur als eine Operation der Aneignung, in Bezug auf seine eigene Welt als eine Operation der Verselbstständigung. Recht besehen sind das jedoch zwei Operationen, die in jedem Manifestationsakt des Geistes zugleich ausgeführt werden. Immer Aneignung und Verselbstständigung zugleich. Die Selbstverwirklichung des Geistes hat also eine Doppelstruktur. Sie ist Setzen der Natur als seiner Welt und Voraussetzen der Welt als selbstständiger Natur. Auch wenn Hegel jeweils einen dieser Züge, das Setzen und das Voraussetzen, für die beiden Manifestationsweisen des Geistes, also in Bezug auf die äußere Natur und in Bezug auf seine eigene Welt, jeweils besonders hervorhebt, so ist doch keine von beiden möglich, ohne zugleich auch den anderen Zug zu machen. Das Voraussetzen der Welt als selbstständige Natur muss zugleich ein Setzen sein, weil es sonst nicht ein Voraussetzen einer Welt ist. Aber ebenso muss das Setzen der Natur als seiner Welt zugleich ein Voraussetzen sein, weil es sonst nicht ein Setzen von Natur ist. Das Setzen ist das Voraussetzen von etwas Selbstständigem gegenüber dem Setzen. Ist klar, ne? Ich meine, die formale Struktur sollte klar sein. Naja, es ist wörtlich Hegel, aber Sie können es auch Heidegger nennen, ja. Die Doppelbewegung von Setzen, der Natur als seiner Welt und Voraussetzen, der Welt als selbstständige Natur, definiert also den begrifflichen Ort der zweiten Natur in der Selbstverwirklichung des Geistes. Der Begriff der zweiten Natur bezeichnet das Selbstständigsein des durch den Geist Gesetzten oder das geistige Gesetztsein des Selbstständigseienden. Das Sich-Manifestieren des Geistes, also Erschaffen der Natur als Sein des Geistes. Darin gibt sich der Geist die Affirmation seiner Freiheit. Denn darin verwirklicht sich der Geist als das, was er ist. Das Setzen von Sein, also die Schaffung einer zweiten Natur, ist die Affirmation des Geistes. Ist der Begriff der zweiten Natur bei Hegel also gar nicht ein Begriff der Kritik? Der Begriff der zweiten Natur ist eben beides. Er ist ein Begriff der Affirmation und der Kritik. Ja, zweite Natur ist bei Hegel zugleich der Begriff der höchsten Affirmation und der tiefsten Kritik und das eine nur, weil er das andere ist. Man kann die Kritik, die der Begriff der zweiten Natur leistet, und die Affirmation, die er ausdrückt, nur zusammen verstehen. Das heißt, man kann Affirmation und Kritik nicht einfach trennen. Affirmativ ist der Begriff der zweiten Natur, weil er die Einheit von Setzen und Sein denkt. Die im Geist verwirklichte Freiheit steht dem natürlich selbstständigen Sein nicht mehr äußerlich gegenüber, sondern der Geist selbst kann Sein setzen. dass der Geist die Fähigkeit oder die Macht hat, etwas zu setzen, das sein ist, ist die höchste, könnte man sagen, Macht oder Freiheit des Geistes. Einen tieferen Grund für die Affirmation des Geistes als diese Macht sein zu setzen, gibt es nicht. Deshalb bezeichnet die Struktur der zweiten Natur, nämlich gesetztes Sein, die Struktur des von Hegel absolut genannten Geistes. Absolut ist der Geist, wenn er sich so manifestiert, dass er das von ihm Gesetzte zugleich als unmittelbares, selbstständiges Sein voraussetzt. Ich zitiere die Grundbestimmung des absoluten Geistes bei Hegel. Die Welt muss vom Geiste wieder frei entlassen werden, dass vom Geist Gesetze zugleich als ein unmittelbar Seiendes gefasst werden. Dies geschieht auf der dritten Stufe des Geistes, auf dem Standpunkt des absoluten Geistes, das heißt der Kunst, der Religion und der Philosophie. Vielleicht das einfachste Beispiel, an dem sich klar machen kann, ist der Status eines Kunstwerks. Das Kunstwerk ist gesetzt, aber es ist überhaupt nur ein gelungenes Kunstwerk, wenn es in sich selbst die Kraft zu entwickeln vermag, sich von dem Setzungsakt zu lösen und ein selbstständiges Sein des Gegenüber der Setzung zu werden. Insofern die Erfüllung, das Gelingen gewissermaßen der geistigen Kreativität der Produktion besteht gerade darin, etwas zu setzen, das nicht bloß Gesetztes ist, sondern sich von seinem Gesetztsein zu verselbstständigen vermag. Der absolute Geist ist also diejenige Manifestation des Geistes, in der Setzen und Sein identisch sind, weil Setzen Voraussetzung des Seins ist. Man könnte auch sagen, der absolute Geist ist zweite Natur. In der Macht, selbstständiges Sein zu setzen, erweist sich also die Absolutheit des Geistes. Indem er diese Macht ausübt, bringt er jedoch notwendig eine Realität hervor, die seinem Begriff nicht entspricht, nämlich die zweite Natur als Gegenstand der Kritik. Die zweite Natur im kritischen Sinn des Begriffs definiert den endlichen Geist. Der endliche Geist ist bestimmt, wie wir gesehen haben, durch den Widerspruch zwischen der Realität und dem Begriff des Geistes. Dieser Widerspruch lässt sich nun genauer fassen als Unvereinbarkeit der beiden Aspekte, die zusammen das sich Manifestieren des Geistes ausmachen. Die Aspekte des Setzens und des Voraussetzens oder von Setzen und Sein. Im endlichen Geist fallen Setzen und Sein auseinander. Seine Manifestationen erscheinen hier im endlichen Geist niemals zugleich als durch den Geist gesetzt und als selbstständig Seiendes. Der endliche Geist erscheint als Gegensatz von Setzen und Sein. Gerade darin setzt der endliche Geist aber die Einheit von Setzen und Sein voraus, die den absoluten Geist definiert. Zweite Natur im kritischen Sinn, also als Definiens des endlichen Geistes, heißt ja nicht bloß selbstständiges Sein gegenüber den Setzungen des Geistes, sondern zweite Natur meint ein selbstständiges Sein gegenüber den Setzungen des Geistes, das durch die Setzung des Geistes selbst hervorgebracht worden ist. Der Geist kann nur endlicher, in zweiter Natur verkehrter sein, wenn der absolute Geist die zweite Natur hervorbringender war. Endlicher Geist zu sein heißt, absoluter Geist gewesen zu sein. Aber ebenso heißt absoluter Geist zu sein, endlicher Geist zu werden oder geworden zu sein. Denn der Umschlag geistiger freier Setzung in selbstständiges Sein, der den kritischen Begriff der zweiten Natur ausmacht, ist durch ihren affirmativen Begriff die freie Setzung von selbstständigem Sein vorgeschrieben. Sie ist freie Setzung von selbstständigem Sein nur, wenn das Sein gegenüber der Setzung selbstständig ist, wenn also das freie Setzen sich gegen sich selbst verselbstständigt und zum notwendigen Umschlag in sein wird. Also, ich habe versucht zu zeigen, dass Hegel den Begriff der zweiten Natur in drei Schritten entfaltet. Der mittlere Schritt ist weitgehend ausgefallen, aber das macht nichts, lese ihn trotzdem kurz nochmal zusammenfassend vor. Der erste Schritt war die Kritik der zweiten Natur als Selbstverfehlung des Geistes. Der zweite Schritt, den ich nicht ausführlich mehr gezeigt habe, ist die Genealogie der zweiten Natur als anthropologischer Notwendigkeit. Darüber könnte man noch diskutieren, wie begründet er eigentlich genau, dass es im Menschen, also in dem, was er das Anthropologische nennt, zu dieser Selbstverfehlung kommt. Und der dritte Schritt ist die Affirmation der zweiten Natur als Selbstverwirklichung des Geistes. Der interessante Befund scheint mir, dass die Kritik und die Affirmation der zweiten Natur strukturell genau dasselbe aussagen. Der Geist ist die Hervorbringung seiner selbst als einer Natur. Das ist zugleich deshalb der Fehler und das Gelingen des Geistes, also Scheitern und das Gelingen des Geistes. Das Scheitern des Geistes ist sein Gelingen, das Gelingen des Geistes ist sein Fehler oder sein Scheitern. Wie ist nun diese Einheit von Fehler und Gelingen oder die Einheit von Kritik und Affirmation im Begriff der zweiten Natur zu verstehen? Die Einheit von Fehler und Gelingen oder die Einheit von Kritik und Affirmation ist, das wird Sie nicht überraschen, eine dialektische Einheit. Das heißt eine Einheit von Identität und Unterschied. Die Identität von Fehler und Gelingen im Begriff der zweiten Natur besteht darin, dass das Gelingen des Geistes seine Selbstverfehlung hervorbringt und dass der Fehler des Geistes seine Selbstverwirklichung voraussetzt. Die Identität von Fehler und Gelingen bedeutet daher eine Kritik der, wie Marx sagte, dogmatischen Kritik. Die dogmatische Kritik beschreibt die Selbstverfehlung des Geistes als Verselbstständigung des Gesetzten gegenüber dem Setzen. Daraus schließt sie, also die dogmatische oder falsche Kritik, dass das Gelingen des Geistes in einem Setzen bestehen muss, das frei ist von jeder Verselbstständigung des Gesetzten gegenüber dem Setzen. Gelingendes oder freies Setzen im Sinne der dogmatischen Kritik wäre bloßes Setzen, Setzen, das sich nicht gegen sich selbst verselbstständigt. Darin besteht der Dogmatismus der dogmatischen Kritik. Sie entscheidet zwischen Fehler und Gelingen so, dass sie sie trennt. Weil sie ihre Identität nicht versteht, versteht sie daher auch weder den Fehler noch das Gelingen richtig. Denn man versteht nur Fehler und Gelingen richtig, wenn man sie in ihrer Identität versteht. Nun, der Unterschied von Fehler und Gelingen, der Unterschied von Kritik und Affirmation im Begriff der zweiten Natur besteht darin, dass ihre Identität als dialektische nicht durch eine einfache Gleichung ausgedrückt werden kann. Es gibt daher einen Unterschied in der zweiten Natur, also der Unterschied zwischen Kritik und Affirmation. Nicht den Unterschied zwischen Setzung und Verselbstständigung, sodass man sagen würde, die Setzung ist das Gute, die Verselbstständigung ist das Schlechte, sondern den Unterschied zwischen Verselbstständigung und Verselbstständigung. Zwischen der Verselbstständigung zum geistigen Mechanismus und der Verselbstständigung im geistigen Schaffen, nochmal das Beispiel Kunstwerk. Zwischen der immer gleichen Wiederholung abstrakt imaginärer Identitäten und dem plötzlichen Hervortreten des Werks aus und gegenüber unserem Machen. Die Selbstverwirklichung des Geistes bedeutet seine Selbstverfehlung. Das bezeichnet die Identität von Fehler und Gelingen im Begriff der zweiten Natur. Aber die Selbstverfehlung des Geistes bedeutet nicht seine Selbstverwirklichung. Das ist der Unterschied. in der Einheit von Fehler und Gelingen im Begriff der zweiten Natur. Das Gelingen des Geistes besteht nicht darin, keinen Fehler und es richtig zu machen, sondern den richtigen Fehler oder den Fehler richtig zu machen. Vielen Dank. Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Heute ging es um Maske und Charakter. Also um Charaktermasken oder die zweite Natur des Menschen innerhalb dieser seltsamen Gesellschaft. Als erstes haben wir da ein gutes Drittel eines Beitrags von Franz Schandl gehört mit dem Titel Maske und Charakter. Sprengversuche am bürgerlichen Subjekt. Von diesem interessanten Text ein andermal mehr, nämlich die restlichen zwei Drittel. Hier bei Sachzwang FM demnächst. Und was wir in der zweiten Stunde gehört haben, kam von Christoph Menke im Originalton. Ein Vortrag über die zweite Natur bei Hegel zum Verhältnis von Kritik und Affirmation. Das war Sachzwang FM. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich, wenn der ideologische Staubsauger demnächst wieder saugt. Tschüss!